Der Begriff des Schamanen taucht in gedruckter Form erstmals in den Memoiren des russischen Priesters Avakum Pedrov im Jahr 1672 auf. Aufgrund seiner Strenggläubigkeit war er nach Sibirien verbannt worden, zu den tungusisch sprechenden Ewenken, die mit ihren Rentierherden nomadisch lebten. Avakum beschreibt, wie ein Hexer von einem russischen Offizier beauftragt wird, den Ausgang einer Schlacht vorherzusagen und dazu einem Bären den Kopf abschlägt, dann von Dämonen gepeinigt tanzend zusammenbricht. In diesem Zusammenhang verwendet Avakum das aus dem Tungusischen stammende Schaman in Verbform. Er selbst wird später wegen angeblicher Zauberei auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der entscheidende Vermittler, der das europäische Publikum mit Schamanen bekannt machte, war Nicolas Witzen, 1641 bis 1717. Der Bürgermeister und Regent von Amsterdam gehörte zu den Protagonisten der europäischen Expansion und der damit einhergehenden Vermessung der Welt. Witzen war eine für die Zeit so typische Mischung aus Universalgelehrtem, Reisendem und Diplomaten, zudem einer der Organisatoren der wirtschaftlichen Globalisierung, die sich oft nur graduell von einer mit Waffengewalt vorangetriebenen Eroberung der Welt unterschied. Als Direktor der niederländischen Ostindien-Kompanie förderte er Entdeckungsreisen Richtung Australien. Den russischen Zar Peter I., genannt der Große, beriet er beim Flottenbau und diskutierte mit ihm Handelsrouten nach Persien und China. Als junger Mann hatte Witzen selbst Russland bereist und später die erste Karte Sibiriens publiziert. Er war bei Oliver Cromwell zu Gast, korrespondierte mit Gottfried Wilhelm Leibniz und pflegte ein Faible für mythische Tiere wie das Einhorn, das er in entlegenen Weltregionen zu entdecken hoffte. 1692 legte er das Werk Nord en Ost Tartareje vor, eine Beschreibung Sibiriens und angrenzender Regionen. Anders als in der Forschungsliteratur oft behauptet, taucht erst in der zweiten Auflage, die 1705 in opulenter Form erschien, das auf, was man fortan im Westen unter sibirischen Schamanen verstehen sollte. Fälschlicherweise auch wird Witzen als derjenige bezeichnet, der das Wort Schamane in Europa erstmals lancierte. Das trifft nicht zu.